Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, Servus und hallo und willkommen zu einer One App a Day Folge. Heute erneut mit einer iOS App, weil ich muss mal meinen Review Ordner ein bisschen leer kriegen. Keine Sorge, ich habe aber Android und besonders Windows Phone bzw. Windows 10 Mobile definitiv nicht vergessen. Kommen wir zur App. Die App heißt Hintergrundbilder und Themen, HD-Tapeten und Bilder von Pimp Your Screen. Wie der Titel schon sagt, ja, es ist eine App für Wallpaper, wo ihr Wallpaper runterladen könnt. Universal App, sogar eine Apple Watch App ist möglich, kann ich natürlich nicht testen. Ich habe keine Apple Watch, immer noch nicht. Sprachen unter anderem Deutsch, Arabisch, Englisch, Französisch und noch ein paar mehr. Versionsnummer 3.9 liegt vor, 56,2 MB ist die App groß, erfordert mindestens iOS 7.0 oder neuer. Und hat bei 3322 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von aktuell 4,5 Sternen. Ja, also wie ich schon sagte, es ist eine App, in der ihr Wallpaper angucken könnt und runterladen könnt. Bevor ich weiter spreche, muss ich eins sagen, da sind wirklich, wirklich echt schöne Wallpaper dabei. Es gibt wohl eine volle Version, so sagt man natürlich. Die ist dann nicht gratis, die kostet wohl irgendwie was und da wird dann zum Beispiel keine Werbung angezeigt und ihr habt noch mehr Wallpaper, die ihr euch angucken könnt. Hier wird dann immer ein bisschen Werbung angezeigt zwischendurch. Das ist ja aber auch durchaus in Ordnung. Es gibt verschiedene Kategorien für Wallpaper und zwar wären da Abstrakt, Cartoon, Sci-Fi, Tiere, Sport, Natur, 3D, Ferien, Minimal und Städte. Könnt ihr ganz einfach runterladen. Es gibt auch noch eine Favoritensektion, wo ihr Wallpaper hinzufügen könnt. Es gibt die Kategorie Neu, wo ihr die Neuzugänge an Wallpapern sehen könnt. Ja. Und die dann natürlich auch einfach speichern könnt, wenn sie euch gefallen. Ich muss sagen, da sind teilweise wirklich schöne Wallpaper dabei. Das auf jeden Fall. Ich für mich habe aber gemerkt, ich bleibe meistens bei einem. Oder vielleicht wechsle ich ab und zu mal. Aber ich komme eigentlich auf dem iPhone mit den Standard-Wallpapern wunderbar klar. Ebenso auf dem iPad und auf dem Mac habe ich, glaube ich, seit urewigen Zeiten, ja, auch das Standard-Wallpaper, natürlich, der mit dem Berg. Für mich persönlich ist also eigentlich solch eine App, ja, die Wallpaper anbietet, ziemlich sinnfrei, habe ich neulich gerade erst für mich festgestellt. Wie gesagt, ich wechsle einfach zu wenig die Hintergrundbilder. Nichtsdestotrotz, die Wallpaper in dieser App, Hintergrundbilder und Themen, HD-Tapeten und Bilder von Pimp Your Screen sind wirklich, wirklich schön und ja, schaut doch einfach mal rein, wenn ihr zu den Leuten gehört, die häufig irgendwie das Aussehen von eurem Smartphone ändern. Da ist man ja unter iOS sowieso recht beschränkt, das konzentriert sich ja meistens eigentlich doch nur auf das Wallpaper. Also, trotz allem Download-Empfehlung meinerseits für die App. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.